und im Sturm Artillerie. Wir sind der Geist der neuen Zeit. Wir von der Sturm Artillerie. Wir sind der Geist der neuen Zeit. Wir von der Sturmartillerie.